Lord, bless these words. Herr, segne diese Worte. I pray in Jesus' name. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Okay, we're in Matthew chapter 5. Wir sind in Matthäus Evangelium Kapitel 5. And I believe we left off with verse 43. Und ich glaube, wir haben in Vers 43 aufgehört. So let's read it. You have heard that it was said, love your neighbor. Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. And hate your enemy. Und deinen Feind hassen. But I tell you, love your enemies. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. And pray for those who persecute you. Und bittet für die, die euch verfolgen. That you may be sons of your Father in heaven. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. He causes his sun to rise on the evil and the good. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. He sends rain on the righteous and the unrighteous. Und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. If you love those who love you, what reward will you get? Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Are not even the tax collectors doing that? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? And if you greet only your brothers, und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, what are you doing more than others? Was tut ihr Besonderes? Do not even pagans do that? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Be complete as your Father in heaven is complete, or mature sei like your heavenly Father. Vollkommen oder reif zur vollen, in der vollen Reife wie dein Vater im Himmel. Boy, no text I think in the Bible is going to test our spirituality like this one. Ich glaube, kein Text in der Bibel wird unsere Geistlichkeit so auf die Probe stellen wie dieser hier. To pray for your enemies. Für die Feinde zu beten. In Psalm 23 we have enemies. Im Psalm 23 gibt es auch Feinde. That the Lord will prepare a table for us in the presence of our enemies. Dass der Herr einen Tisch bereiten wird im Angesicht unserer Feinde. Jesus had enemies. Jesus hatte Feinde. David had enemies. David Solomon. Hatte Feinde und Salomon. God has an enemy. Und Gott hat einen Feind. Satan is his enemy. Satan ist sein Feind. Matthew chapter 13, the devil is called God's enemy. Also der Teufel wird Gottes Gegner genannt, Apostelgeschichte 13. It says in a dictionary that an enemy is someone who feels hatred toward. Also in einem, die Definition in einem Wörterbuch lautet, ein Feind ist jemand, der Hass zeigt, intends to injure, gegenüber jemanden, der jemanden wehtun möchte, or opposes the interests and purposes of another. Oder die Interessen und das Ziel eines anderen zunichte machen will. Yeah. So when we have a clash of interests, we have potential for enemies. Also wenn es da einen Interessenskonflikt gibt, dann ist da ein Potenzial für Feindschaft. In Philippians chapter 3, verse 18, in Philipper 3, Vers 18, we have enemies of the cross. Gibt es Feinde des Kreuzes. Paul said, I told you before, I tell you again, ja, ich, so wie ich schon gesagt habe, sage ich euch wieder, that many live as enemies of the cross of Christ. Dass viele Feinde des Kreuzes Christi sind. Verse 19, their destiny is destruction. Vers 19, ihr Ende ist die Verdammnis. Because their God is their stomach. Denn ihr Gott ist ihr Bauch. And their glory is in their shame. Und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Their mind is on earthly things. Sie sind irdisch gesinnt. But our citizenship is in heaven. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. So there's a conflict of interests. Also gibt es einen Interessenskonflikt, which then brings the reality of having an enemy. Der dann die Realität in sich birgt, dass man einen Feind hat. In chapter 2, und in Kapitel 2 of Philippians you see a conflict of interests here. In Philipper 2 sieht man auch einen Interessenskonflikt. Verse 19, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde. That I also may be cheered when I receive news about you. Damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Verse 20. Vers 20. I have no one else like him who takes a genuine interest in your welfare. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Look at verse 21. Vers 21. For everyone looks out for his own interests. Denn sie suchen alle das Ihre, but not those of Jesus Christ. Aber nicht das, was Jesu Christi ist. Conflicting interests. Interessen, die im Konflikt stehen. And when we have conflicting interests, we have enemies. Und wenn wir einen Interessenskonflikt haben, dann haben wir auch Feinde. Because as I pursue my interest, Denn so wie ich meinem Interesse nachjage, it conflicts with their interest, kommt das mit deren Interessen in Konflikt. And suddenly, whatever I'm doing now is bringing something that they're doing down. Und plötzlich ist das, was ich tue, das schmälert and das, was sie tun. Our interests are opposing, so we are now enemies. Und unsere Interessen stehen einander entgegen und wir sind Feinde. So, let's look at Romans chapter 12. Lasst uns Römer Kapitel 12 anschauen. Love your enemies. Liebe deine Feinde. Pray for those who persecute you. Und bete für die, die dich verfolgen. That's probably the most difficult thing we will ever have to do from our heart. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was wir je in unserem Herzen tun werden müssen. I remember being on my knees and praying for someone who really, really hurt me. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf den Knien und habe für jemanden gebetet, der mir wirklich sehr, sehr weh getan hat. It had to be about 10, 15 years ago. Das muss so vor 10 oder 15 Jahren it gewesen sein. It was so difficult to pray. Und das war so schwierig zu had beten. To really pray in faith. Und musste wirklich im Glauben beten. God, I don't want to pray for this person. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte nicht für diese Person beten. I don't want this person to be blessed in any way. Ich möchte nicht, dass diese Person gesegnet wird auf irgendeine Art und Weise. Ich möchte, dass sie Schmerzen erleben. I want them to die. I want them to ich möchte, dass sie sterben. Everything to go bad for them. Ich möchte, dass alles schlecht wird in ihrem Leben. They're a terrible person. Das ist eine furchtbare Person. They are so hurtful, so evil, so sie sind so böse, so why would I want to pray for them? Warum würde ich für so eine Person beten wollen? Why? Warum? First of all, for myself. Erstens einmal für mich selbst. So that I would not have bitterness in my heart. Dass ich keine Bitterkeit in meinem Herzen habe. When you have bitterness in your heart. Denn wenn du Bitterkeit im Herzen trägst, it's like drinking poison. Ist das so wie wenn du Gift trinken würdest? It's like saying I'm going to hurt you by drinking this glass of poison. So, ich werde dir wehtun, indem ich dieses Glas Gift trinke. And as I began to pray for this person by faith, und als ich anfing im Glauben für diese Person zu beten, I felt better and better about myself. Habe ich ein immer besseres Gefühl bezüglich mir selber gehabt. And interestingly enough, God started working in that person's life. Und interessanterweise hat Gott im Leben dieser Person zu wirken begonnen. And I feel before the Lord that I did my part completely now. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich vor dem Herrn wirklich alles von meiner Seite her getan that habe. When I stand before the Lord, dass wenn ich einmal vor dem Herrn stehen and that werde person stands before the Lord, und diese Person vor dem Herrn steht, there can be no accusation against me, dass es da keine Anschuldigung gegen mich geben that kann, I was part of the problem. Dass ich ein Teil des Problems gewesen because wäre. The Lord is my witness that I prayed to God for them. Denn der Herr ist mein Zeuge, dass ich zu ihm gebetet habe für diese Person against my own emotion. Gegen meine eigenen Gefühle. Now it says here in Romans chapter 12, und in Römer 12 steht, verse 17, Vers 17, do not repay anyone evil for evil. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everybody. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. For it is written, denn es steht geschrieben, it is mine to avenge. Die Rache ist mein. I will repay, says the Lord. Ich will vergelten, spricht der Herr. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. If he is thirsty, give him something to drink. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. In doing this, you will heap burning coals on his head. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. There's two things I want to think about. And that will motivate us to pray for our enemies. Sind zwei Dinge, über die wir nachdenken wollen, die uns motivieren können, für unsere Feinde zu beten. And it doesn't have to be, you know, an enemy like someone who's shooting bullets at me. Und es muss ja kein Feind sein, der jetzt anfängt, you know, mich zu beschießen. Could be. I mean, also, you know, there's people in the world who don't like Americans. Also es gibt Leute, die mögen Amerikaner nicht. I was on an airplane thinking, coming back from Greece, and I thought, what if a terrorist came up and said, where are the Americans? Ich habe mir gedacht, auf dem Rückflug von Griechenland, was ist, wenn ein Terrorist aufsteht und fragt, wo sind hier die Amerikaner? I would say, right there, he's one. er ist einer. And if he went over, like, pow, as he was looking away, you know. Und wenn er dann rübergeht und drüber schaut, dann springe ich schnell auf. You know, I got a good imagination. Ich habe gute, starke Vorstellungskraft. We got enemies everywhere. Man hat Feinde überall. Conflicting interests produce enemies. Interessen, die sich entgegenstehen, das People who live for eternity, people who live for time, that conflicts. Leute leben für die Ewigkeit, manche für das Hier und Jetzt, das ist im Konflikt. National interests conflict, we have enemies. Oder nationale Interessen, da entstehen Feindschaften. Religions conflict, we have enemies. Religionen stehen einander Cultures entgegen. Conflict. Oder Kulturen. Whatever. Okay. Two things I want to keep in mind. First is that we are what we are by the grace of God. Zwei Dinge wollen wir im Gedächtnis behalten. Wir sind das, was wir sind, durch die Gnade Gottes. So when I think of my enemy, also wenn ich an meinen Feind denke, I have to think that I can be in the same situation. Muss ich mir auch denken, ich könnte in der gleichen Situation stehen. And if it's not for the grace of God, 1 Corinthians 15:10. Und wenn es nicht wegen der Gnade Gottes wäre, 1. Korinther 15:10. Paul said, I am what I am by the grace of God. Da hat Paulus gesagt, das was ich bin ich durch die Gnade Gottes. So because his grace, because I've received his grace, sondern weil ich seine Gnade empfangen habe, I have the opportunity to experience something better. Habe ich die Gelegenheit, etwas Besseres zu erleben. So unless I'm jealous, also wenn ich nicht eifersüchtig bin, like if somebody is living in adultery, wenn jemand zum Beispiel im Ehebruch lebt, why would I want to judge them, warum würde ich diese Person richten wollen? Unless I'm secretly jealous? Wenn ich nicht insgeheim vielleicht neidig bin. Am I secretly jealous that that person's getting away with something that I can't get away with? Bin ich ihm das vielleicht neidig, dass er mit etwas davonkommt, mit dem ich nicht davonkommen würde? And I'm angry at that person? Und deswegen bin ich wütend auf diese Person? I mean, if that's how I'm thinking, then that's weird. Ich meine, wenn das mein Gedankengang ist, dann ist das sehr merkwürdig. But if I'm thinking, wow, I have such a privilege to live a pure life. Aber wenn ich mir denke, es ist so unglaublich, dass ich dieses Vorrecht habe, mein Leben And zu that leben. Person has chosen to live such a harmful life. Und diese Person hat es gewählt, so ein verletzendes Leben zu führen. And it's just by the grace of God that I have this blessedness. Und es ist nur wegen der Gnade Gottes, dass ich dieses Gesegnetsein besitze. That should motivate me to pray for my enemy. Das sollte mich dazu bringen, für meinen Feind zu beten. But there's something else that can really motivate you to pray for your enemy. Aber es gibt noch etwas, was dich dazu bringen kann, für deinen Feind zu beten. And it's in this text. Und es steht in diesem Text. It says, "Vengeance is mine." Die Rache ist mein. And these three words, "I will repay." Und diese drei Worte, ich will vergelten. Those are frightening words. I will repay. Das sind angsteinflößende Worte. Ich werde vergelten. Nobody's going to run from God. God will repay. Keiner wird vor Gott davonlaufen können. Gott wird vergelten. And when God repays. Und wenn Gott vergilt. It is so severe. Ist es so ernst? That we would not wish it on any of our enemies. Dass wir das eigentlich niemanden oder keinem unserer Feinde wünschen. We would not wish it on ourselves. Wir wünschen das nicht für uns selbst. Because when God repays without mercy. Denn wenn Gott vergilt ohne Gnade. We will not wish that on anybody. Dann würden wir das niemanden wünschen. James 2:13. Jakobus 2:13. Mercy rejoices over judgment. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. I mean, God's judgment is severe. Das Gericht Gottes ist also wirklich stark. Romans 9:22. Oder Römer 9:22. Oh, the mercy and the severity of God. Seht die Güte und den Ernst Gottes. The kindness and severity. Die Freundlichkeit und den Ernst. They are both infinite. Es sind beides unendlich große As high as the heavens Dinge. Above the earth, so is God's mercy toward those who fear him. So hoch wie der Himmel über der Erde, so groß ist die Barmherzigkeit gegenüber denen, die ihn lieben. And yet you go to Revelations 20 and read about the white throne judgment. Und dann liest du in Offenbarung 20 über das Gericht Gottes dort. And you see people are thrown into the lake of fire. Und du siehst, wie Menschen in den Feuersee geworfen and werden. And they have immortal bodies. Und sie haben unsterbliche Leiber. They are called back from the dead. Sie sind von den Toten zurückgerufen resurrected worden. Resurrected in an immortal body. Auferstanden in einem unsterblichen Leib. And thrown into the lake of fire forever and ever and und ever. Und in einen Feuersee geworfen, der für immer brennt. And when we keep this in mind that God is a righteous judge. Und wenn wir uns das im Gedächtnis behalten, dass Gott ein gerechter Richter ist. And he will repay. Und er vergelten wird. This should motivate us to leave judgment. Das sollte uns dazu motivieren, das Gericht zu überlassen. God doesn't need my help. Gott braucht nicht meine Hilfe. When God steps in, it's going to be serious. Wenn Gott eintritt, wird das eine ernste Situation sein. And when God steps in, it's not just serious, but it's eternal. Und wenn Gott eintritt, ist es nicht nur ernst, sondern es ist ewig. So I can take my hands off this thing. Also ich kann meine Hände zurückziehen von dieser Sache. Because my little judgment is so minute. Denn mein kleines Gericht ist so minimal. Why do I want to get involved? Warum würde ich mich da überhaupt einbringen wollen? And knowing that the judgment of God, denn ich weiß, dass das Gericht Gottes is so severe, so ernst ist. When we stand before the Lord, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, we had this conflict with somebody, und wir hatten diesen Konflikt mit jemandem, and now we're standing there, und jetzt stehen wir da, and we're convinced we're right, und wir sind davon überzeugt, dass wir Recht and haben. Let's just say we were right. Und nehmen wir mal an, wir waren wirklich we im were Recht. 100% right. Wir waren zu 100% im Recht. And that person was 100% wrong. Und diese Person ist zu 100% im Unrecht and gewesen. Now we're there, standing before the und jetzt Lord. Stehen wir beide da vor dem Herrn. Okay, it's me and it's you. Und dann denken wir vielleicht, okay, jetzt sind nur noch wir beide. Okay, Lord, I've waited all this time for this day. Herr, ich habe all diese Jahre auf diesen Moment gewartet. Judge between us. Richte du zwischen uns. Oh, Rob, you were completely right. Sag, Rob, du warst vollkommen im Recht. Thank you. And you were completely wrong. Und er sagt zu ihm, und du warst völlig im Unrecht. So now I'm going to show you what you lost. Und jetzt werde ich dir zeigen, was du verwirkt hast. And when we see this, und wenn wir das sehen, and the Lord looks back at us. Und der Herr wieder zu uns rüberschaut. And he says, "You have any new thoughts, Rob?" Und uns fragt, hast du vielleicht einen neuen Gedanken dazu, Rob? Well, Lord, I didn't actually think it would be so severe. Naja, Herr, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das so stark wäre. I kind of thought like you'd be like merciful, or ich habe mir gedacht, du würdest da vielleicht gnädig sein. Mir war das nicht wirklich bewusst. Like, I mean, they're like destroyed. Ich meine, diese Menschen sind jetzt völlig zerstört. They've lost a lot for eternity. Sie haben viel verloren. I mean, don't have to make it like, can we just make it like for 100 years or something? Können wir das nicht vielleicht nur für auf 100 Jahre begrenzen? Does this thing have to be eternal? Muss diese Sache wirklich ewige Auswirkungen haben? I love that person. Ich meine, ich liebe diese Person. I mean, if I thought this was going to be so severe. Wenn ich das gewusst hätte, dass das so ernst sein würde, so ernste Auswirkungen hätte. Yeah. I think I probably would have prayed for them more. Wahrscheinlich hätte ich mehr für diese Person gebetet. I'm sick. I feel bad. Yeah, you should feel bad. Ja, du solltest dich auch schlecht fühlen. I told you in my word that vengeance is mine. Ich habe dir in meinem Wort gesagt, dass die Rache mein ist. I told you to pray for your enemy. Ich habe dir gesagt, dass du für deine Feinde beten sollst. I told you to bless those who curse you. Ich habe dir gesagt, dass du die segnen sollst, die dir fluchen. I said it real clear, I will repay. Und ich habe es ganz klar gesagt, ich werde vergelten. You should not have looked with such joy to this day. Du hättest nicht mit so viel Vorfreude auf diesen Tag schauen sollen. This is a serious day. Weil das ein ernster Tag ist. You should have been praying. Du hättest beten sollen. First of all, to cleanse your heart. Erstens mal, um dein eigenes Herz zu reinigen. Because even though you were 100% right, denn selbst wenn du 100% im Recht warst, in your knowledge, laut deiner Erkenntnis, your attitude was 95% wrong. Dann war Dankbarkeit deine Einstellung war zu 95% falsch. Wow. So to understand that God is a judge, he's the judge of the earth. Also zu verstehen, dass Gott der Richter der Welt ist. And all men will stand before him. Und jeder Mensch vor ihm stehen wird. And he will repay. Und er vergelten wird. And it will be serious stuff. Und es eine sehr ernste Sache sein wird. It should motivate us to pray. Das sollte uns motivieren zu beten. Because when that judgment comes down, denn wenn dieses Gericht dann herabkommt, we're probably going to end up begging God to stop. Dann werden wir wahrscheinlich Gott darum bitten, dass er aufhören möge. God, I remember when my brother, My brother was teasing me, my older brother. Ich kann mich erinnern, als mein älterer Bruder mich geärgert hat. And he just was, I was like 7 years old and he was like 10. Und ich war vielleicht 7 Jahre alt und er so um die 10. He was just calling me everything. Und er hat mich einfach alles geheißen. Stupid, all this stuff. And Dummkopf. Und my father was working in the cellar. Und mein Vater hat im Keller gearbeitet. And I had enough. I just yelled, Dad. Und irgendwann hatte ich einfach genug davon und ich habe gerufen, Dad. Mark won't leave me alone. Der Mark lässt mich nicht in Ruhe. He's just, my father came up. Und mein Vater ist dann raufgekommen. Hat seinen Gürtel abgezogen. And he beat my brother so bad. Und hat meinen Bruder so hart geschlagen. I was screaming at my father. Dass ich meinen Vater angeschrien to habe. Stop, dass er aufhören soll. To stop. Now this is not a picture of God. Ich meine, das ist jetzt nicht kein Bild für Gott. But in a way it is. Aber in einer gewissen Art und Weise ist es. Because when judgment comes down, it will come down with out mercy. Denn wenn das Gericht kommt, kommt das Gericht ohne Gnade. To those who judged without mercy. Nämlich gegenüber die, die ohne Barmherzigkeit gerichtet and haben. When the judgment of God falls, und wenn das Gericht Gottes kommt, and in at the white throne, when these people will be cast in the lake of fire. Und bei diesem weißen Thron, wenn diese Leute in den Feuersee geworfen werden. Forever and ever. In alle and Ewigkeit. Ever and ever. This kind of judgment is not comprehensible to us. Das ist eine Art von Gericht, die wir nicht verstehen können. In our finite minds. In unserem endlichen Gedanken. The safest thing we can do is pray for our enemies. Das Sicherste, was wir tun können, ist für Feinde zu beten. Pray for those who have conflicting interests with us. Für die beten, die Interessen haben, denen unsere entgegenstehen. Do you know what? We might be the one who is completely wrong. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir die sind, die ganz falsch liegen. Well, Lord, I've waited for this day for all my life. Und wir sagen dann, Herr, ich habe jetzt mein ganzes Leben auf diesen Tag gewartet. Judge between us. Richte du zwischen uns. Okay, Rob, you're 100% wrong. Okay, Rob, du liegst zu 100% wrong. Im Unrecht. You waited all that time for nothing. Du hast all diese Zeit gewartet für nichts. Your attitude was wrong. Deine Einstellung war falsch. Your wisdom was wrong. Deine Weisheit war what falsch. You saw was wrong. Deine how you perceived also deine, wie du es gesehen hast, deine you're Sichtweise wrong. War falsch. You're wrong. You were just totally wrong. Du liegst falsch, einfach auf allen, in allen Punkten. And this person was your enemy. Und dieser Mensch war dein Feind. But actually, you were their enemy. Aber eigentlich warst du deren Feind. And let's just go over here for a second and see what they did. Und wenn wir mal auf die andere Seite rübergehen und schauen, was dieser on their Mensch record, gemacht hat. It says that they were praying for you. Und auf seiner Liste steht, dass er für dich gebetet hat. Every day, Rob. Jeden Tag, Rob. Every day. Jeden Tag hat er für dich gebetet. Hast du das gewusst? I didn't know that. So, nein, das war mir nicht bewusst. Well, you shouldn't have been so quick. Naja, du hättest nicht so schnell, so vorschnell so quick to look forward to this day, because this is a serious day. So schnell auf diesen Tag hinhoffen, denn das ist ein sehr ernster Tag. 1. Corinthians chapter 3. 1. Korinther 3. It's a day of fire. Es ist ein Tag des Feuers. Where the fire of the Lord will consume all that is not from him. Wo das Feuer des Herrn alles verzehren wird, das nicht von ihm kommt. Now if you turn to Psalm 37, wenn ihr in den Psalm 37 blättert, we see this principle here. Sehen wir dieses Prinzip auch. Starting with verse 1, we'll just read about 10 verses and you'll see it. Wir wollen ungefähr 10 Verse lesen und fangen im Don't fret because of evil men. Entrüste dich nicht über die Bösen, Vers 1. Sometimes we know that we know that we know that we're in the right. Denn manchmal wissen wir, dass wir wissen und wissen, because dass it's obvious wir richtig that that leben. Is just evil, blatant evil. Denn es ist einfach ganz klar, dass das böse ist. And we're before the Lord and und wir sind vor dem Herrn. And the Holy Spirit bears witness, this is just wrong. Und der Heilige Geist bezeugt das auch für uns, dass das einfach falsch ist. Do not fret because of evil men or be envious of those who do wrong. Entrüste dich nicht über die, die böse sind. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. For like the grass that will soon wither, denn wie das Gras werden sie bald verdorren. Like green plants that will soon die away, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. They will soon die away. Und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Trust in the Lord and do good. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Commit your way to the Lord. Befiehl dem Herrn deine Wege. Trust in him. und hoffe auf ihn. And he will do this. Er wird's wohl machen. He will make your righteousness. Und er wird deine Gerechtigkeit. Once one translation says your innocence. Eine Übersetzung sagt auch deine Unschuldigkeit. Shine like the dawn. Heraufführen wie das Licht. Or make it as clear as the dawn. Oder es so klar machen wie der, wenn der Morgen anbricht. The justice of your cause like the noonday sun. Und er wird dein Recht wie den Mittag führen. Right? Justice. Lord, give me justice. Die Gerechtigkeit. Herr, schaffe mir Recht. As someone who's persecuting me, someone whose problem. Dass jemand, der mich verfolgt, jemand, der ein Problem ist. Commit your way to the Lord. Befiehl dem Herrn deine Wege. Be still before the Lord and wait patiently for him. Sei still und hoffe auf ihn. Do not fret when men succeed in their ways. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht. When they carry out their wicked schemes. Der seinen Mutwillen treibt. Now watch this verse 8. Und schaut euch mal Vers 8 an. Refrain from anger and turn from wrath. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. It's God's. Es ist Gottes. Sometimes it's the most difficult thing. Manchmal ist es das Schwierigste überhaupt. And if we can pass this test, we will be very much like our Father in heaven. Und wenn wir diesen Test bestehen, sind wir sehr stark so wie unser Vater im Himmel. That our Father in heaven gives rain to the mafia, to everybody. He just rains on the earth, gives rain, denn sunshine. Er lässt regnen über jeden, über die Mafia, über jeden. Er lässt die Sonne scheinen über jeden. Wicked people, good people, they get sunshine. Everybody gets the same. Böse, gute Menschen. Jeder and God das gleiche Maß. Is just expressing his goodness. Gott drückt einfach seine Güte aus. In Romans 2, expecting his goodness to bring repentance. In Römer 2, seine Güte, die zur Buße, zur Umkehr führen soll. And his judgment will be. Und sein Gericht wird sein. About how people rejected his goodness. In seinem Gericht wird es darum gehen, wie die Menschen seine Güte zurückgewiesen haben. This will be the judgment. Das wird das Gericht sein. In John 3:19, that light came into the world. So wie in Johannes 3:19, dass das Licht in die Welt kam. The light of his life, the light of his goodness. Das Licht seines Lebens, das Licht seiner Güte. But men rejected the light. Aber die Menschen haben das Licht and abgelehnt. Chose darkness. Und haben die Finsternis gewählt. Because their deeds were evil. Weil ihre Werke böse waren. Refrain from anger and turn from wrath. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. I will repay. Ich werde vergelten. Those words should strike fear or seriousness into our hearts. Und diese Worte sollten eine gewisse Angst oder zumindest einen Ernst in unser Herz hineinbringen. I'm really angry. Wenn ich sage, ich bin wirklich wütend. But God will repay. Aber Gott wird vergelten. Boy, and when he does, und wenn er das tun wird, really, that's not, this is not what I really want, God. Dann ist das auch nicht wirklich das, was ich möchte. No, I don't want you to step. If you step in, it's going to get serious. Also wenn du jetzt hier eintrittst, dann wird's wirklich ernst. You know, I just all I want to do is just like boom, just one time. Ich möchte einfach nur einmal zuschlagen dürfen. Just satisfaction, just you know one. Einfach nur diese Genugtuung, a black eye. And ein blaues Auge und die Sache ist just erledigt. A little bit of justice. Just want to feel good a little bit. Nur ein bisschen Gerechtigkeit. Ich möchte mich ein bisschen gut fühlen. God says, I will repay. Aber Gott sagt, ich werde vergelten. Okay, I didn't want to make it so serious. Okay, also so ernst wollte ich es jetzt nicht haben. What? You know, I'm going to do. I'm just going to pray for them. Ich werde einfach für diese Person jetzt beten. Just going to pray for them. Ich werde für sie beten. And bless them. Und sie segnen. And, you know, Lord, have mercy. And ja. You know, it's not as serious as I think I made it out to be. Es ist vielleicht gar nicht so ernst, wie ich das jetzt dargestellt habe. Yeah. And I want to be an expression of your goodness to them. Und ich möchte ein Ausdruck deiner Güte ihnen gegenüber sein. Because your goodness leads people to repentance. Weil deine Güte Menschen zur Umkehr führt. I would like führt. To put hot burning coals of goodness on their head. Und ich möchte diese glühenden Kohlen deiner Güte auf ihr Haupt that's legen. What it's speaking of. Denn davon spricht dieses hot Vers. Burning coals of goodness. Also brennende Kohlen der Güte. hot burning coals of God's kindness. Glühend rote Kohlen der Güte Gottes. Exodus chapter 23 verse 4. 2. Mose 23:4. Says if your donkey falls in a pit or something, if your enemy's donkey falls in a pit, wenn der Esel deines Feindes in eine Grube fällt, that belongs to my enemy. Der gehört meinem Feind hier. Stuck. Stay there. Bleib da unten. It says no, pull it out. Es steht aber, du sollst ihn herausziehen. Pull it out and take it to your enemy. Du sollst ihn herausziehen und zu deinem Feind führen. And then knock on the door. Und dann sollst du dort anklopfen. What do you want? Was willst du hier? Not much actually. Nicht viel. I did find your donkey. Aber ich habe deinen Esel gefunden. Down in the pit. Der war in so einer Grube. And I pulled it out for you. Und ich habe ihn für dich rausgezogen. So I just thought you'd want it, you know. Und ich habe mir gedacht, du willst ihn sicher gern wieder haben. Das ist alles. Hot burning coals of God's kindness. Das sind so wirklich heiße, glühende Kohlen der Güte Gottes. Hot burning coals of conviction. Glühende Kohlen der Überführung oder der Überzeugung. I guess he wasn't such a bad guy after all. Naja, wahrscheinlich ist er gar nicht so ein schlechter Kerl. It says if his ox is under a burden and he's being crushed by a load. Es steht, wenn sein Ochse unter einer schweren Last zu tragen hat. Means the ox was walking and it just went. Fast schon zusammenbricht. And it's down on its knees and it's just like got this huge load and it's just. Und dann schon auf seinen Knien ist und diese riesen Last auf ihm lastet. It says help your enemy. Dann steht dort, hilf deinem Feind. Take the load off. Nimm die Last herunter. Like, what do you want? So, was willst du hier? Not much, but I think your ox is gonna die. Nichts Besonderes, aber ich glaube, dein Ochs ist daran zu krepieren. You need my help right now. Ich glaube, du brauchst jetzt meine Hilfe. Let's go, let's pick it up. Los, heben wir das ein bisschen hoch. Okay. Well, I think we saved him. Naja, ich glaube, wir haben ihn gerettet. Hot burning coals of kindness. Diese glühenden Kohlen. Well, have a nice day, bub. Okay, hab noch einen schönen Tag. I guess he wasn't such a bad guy after all. Der denkt sich dann, naja, so ein schlechter Kerl ist er vielleicht gar nicht. Hot burning coals of the goodness and kindness of God. Diese glühenden Kohlen der Güte Gottes. Be like your Father in heaven. Sei so wie dein Vater im Himmel. It's his kindness that's drawing people to repentance. Es ist seine Freundlichkeit, die Menschen zur Umkehr leitet. And on that day when the judgment of God falls. Und an diesem Tag, wenn das Gericht Gottes kommt. And it is so severe. Und es so ernst wird. And it's so eternal. Und so ewige Auswirkungen hat. That we can stand there and be blameless. Dann, dass wir dann an diesem Tag stehen können und schuldlos dastehen when the judgment können. Of God falls on that guy with the donkey, denn wenn das Gericht kommt auf diesen Menschen, der diesen Esel besaß, he was so wicked and so selfish, weil er so böse und so selbstsüchtig and war, we are standing there, und wir dort stehen, and God says, I express my kindness to you through all of creation. Und Gott sagt, ich habe meine Güte ausgedrückt durch meine ganze Schöpfung um dich. And not only that, when your donkey was in the pit. Und nicht nur das, sondern als dein Esel in der Grube war. This brother right here took him out for you. Hat dieser Bruder ihn für dich herausgeführt. Well done. Oh, thanks, Lord. I mean, it wasn't much. Also, danke, Herr. Das war nicht. No, it was a lot. Nicht thank so viel. You. Thank you. Nein, es war groß. You expressed my goodness. You were like me. Du hast meine Güte ausgedrückt. Du warst so wie ich. Okay. Look, let's just continue. Then we'll close. Verse 8. Refrain from anger and turn from wrath. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. And that's what happens when we pray. Und das passiert, wenn wir beten. That heals us. We turn from anger and we turn from wrath. Das heilt uns, denn wir wenden uns vom Zorn und vom Grimm Do ab. Do not fret. It only leads to evil. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. For evil men will be cut off. Denn die Bösen werden ausgerottet. But those who hope in the Lord will inherit the land. Die aber des Herrn harren, werden das Land erben. A little while and the wicked will be no more. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Though you look for them, und wenn du nach seiner Stätte siehst, they will not be found. Er ist weg. But the meek will inherit the land and enjoy great peace. Aber die Elenden oder die Sanftmütigen werden das Land erben und ihre Freude. The wicked plot against the righteous. Die Gottlosen Der Gottlose droht dem Gerechten. And gnash their teeth at them. Und knirscht mit seinen Zähnen wieder ihn. And we'll just close with this. Und damit wollen wir schließen. But the Lord laughs at the wicked. Aber der Herr lacht seiner. Why? Warum? For he knows their day is coming. Denn er sieht, dass sein Tag kommt. A day with the Lord is like 1,000 years. Ein Tag beim Herrn ist so wie 1,000 Jahre. 1,000 years like a day. 1,000 Jahre sind so wie ein 2. Tag. Peter chapter 3. 2. Petrus 3. The Lord looks down. Der Herr sieht runter. The little lifespan of the wicked. Eine winzig kleine Zeit der Lebensspanne des Bösen. 70 years of wickedness. 70 Jahre Bosheit. And the Lord can see 1,000 years like nothing. Und der Herr kann 1,000 Jahre überblicken, als wäre es nichts. He knows their day is coming. Und er weiß, dass der Tag dieses Menschen kommen and wird. And I'm down there in that little span of time. Und ich bin auch da unten in dieser winzig kleinen Zeitspanne. So angry, so mad. Und ich bin so böse und so wütend person. Über diese bösen Menschen. And God knows their day is coming. Und Gott weiß, dass der Tag kommen and wird. And God says, pray for them. Und Gott sagt, bete für ihn. Number one, so you can. That you are blameless. Also erstens, dass du selbst rein dastehen kannst. And that you actually will also become part of the judgment. Und dass du eigentlich auch ein Teil des Gerichts wirst. Because I was good to them. Denn ich war gut ihnen gegenüber. And you were good to them. Und du warst auch gut gegenüber. And they're going to stand before me. Und sie werden vor mir stehen. And their day is coming. Und der Tag wird kommen. Now when we understand that their day is coming. Und wenn wir das verstehen, dass der Tag für diesen Menschen kommt. It really gives us a different capacity to pray for our enemies. Dann gibt es auch uns eine andere Kapazität für unsere Feinde zu beten. It's serious stuff. Denn das ist eine ernste Sache. When we stand there, we're going to wish we had prayed and prayed and prayed and prayed. Und wenn wir dort stehen, dann werden wir uns wünschen, dass wir sehr viel gebetet hätten. But it's going to be too late at that time. Aber zu dem Zeitpunkt wird es dann zu spät sein. Let's pray for our enemies. Also, wir wollen für unsere Feinde beten. And bless those who persecute us. Und die segnen, die uns verfolgen. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. We want to be like you. Wir möchten so sein wie du. But we're not. Aber wir sind's nicht. In so many ways. Auf so viele Arten. But we want to be. Aber wir wären's gerne. By your grace, Lord, teach us. Durch deine Gnade, Herr, lehre uns. To pray for enemies. Wir beten für unsere Feinde. They have to be big enemies. Es müssen ja keine großen Feinde sein. Pray for those that we have conflicts with. Einfach für die, mit denen wir im Konflikt sind. Pray for those who our interests are conflicting with. Wir beten für die, wo sich unsere Interessen kreuzen. Father, we pray for people from other countries. Herr, wir beten für Menschen aus anderen Ländern. Who don't like our country. Die unser Land nicht mögen. People who wish we were dead. Die sich wünschen, dass wir tot wären. Father, we pray. Vater, wir beten. And we want to pray more. Und wir bitten und wir möchten mehr beten. Give us wisdom, we pray. Gib uns Weisheit zum Gebet. In this area. In diesem Gebiet. So that when we stand before you. Dass wenn wir einmal vor dir stehen. By your grace. Durch deine Gnade. We'll be blameless. Dass wir ohne Flecken sein werden. And by your grace. Maybe our prayers. Und durch deine Gnade. Mögen unsere Gebete. Would have changed someone's life. Das Leben eines anderen Menschen verändert haben. And they will thank us forever. Und dass diese Menschen uns dann für immer danken werden, that we prayed for them. Dass wir für sie gebetet haben. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.